Eine kleine Wohnung mitten in Köln. Auf dem Küchentisch stehen Kerzen, Tassen und eine Teekanne. Zwei enge Freundinnen sitzen sich hier am späten Nachmittag gegenüber. Aber in einem Punkt trennen sie Welten. Mein Name ist Kathleen See, ich bin 26 Jahre alt und eine Studentin und ich nutze Facebook als Kommunikationsmittel und Netzwerk, um auch Neuigkeiten zu erfahren, einfach. Mein Name ist Janka Nölle, ich bin 24 Jahre alt, ich bin Studentin und ich bin nach wie vor nicht bei Facebook und ich bin sehr skeptisch diesem Medium als Kommunikationsmittel gegenüber und bin auch der etwas altmodischen Auffassung, dass einige freundschaftliche und interpersonelle Seiten einfach verarmen durch diese Art der Mediennutzung. Wir haben eine repräsentative Befragung durchgeführt unter 12- bis 24-Jährigen und haben dann eben auch nochmal bestimmte grundlegende und tiefere Muster identifizieren können. Jan-Henrik Schmidt ist Soziologe am Hamburger Hans-Bredow-Institut. Er versucht herauszubekommen, was Facebook-Nutzer wirklich bewegt. Facebook wird erforscht. Wissenschaftler erkunden soziale Netzwerke. Eine Sendung von Martin Hubert. Ob sie nun Facebook, Xing, Ming, SchülerVZ oder Google Plus heißen, die neuen sozialen Netzwerke haben sich als eigenständige Kommunikationsmedien fest im Leben der Menschen etabliert. Zwar wachsen sie nicht mehr so schnell wie noch vor ein paar Jahren, aber Facebook allein zählt weltweit inzwischen schon 1 Milliarde Nutzer. In Deutschland tummeln sich dort 24 Millionen Menschen. Die Hälfte aller unter 24-Jährigen ist dabei. Inzwischen gehen auch immer mehr Forscher den Fragen nach, die diese neuen Kommunikationsmedien aufwerfen. Denn seit es sie gibt, streitet man darüber, ob ihre Folgen positiv oder negativ zu bewerten sind. In den letzten Jahren habe ich die Technik der mobilen Kommunikation untersucht und Hunderte und Aberhunderte von Leuten über ihr Leben im Netz befragt, junge und alte. Und ich habe herausgefunden, dass diese Smartphones, Tablets und Laptops psychologisch so mächtig sind, dass sie nicht nur unser Tun verändern, sondern auch uns selbst. Einiges von dem, was wir heute mit diesen Geräten machen, hätten wir vor ein paar Jahren noch als merkwürdig oder störend empfunden. Aber das wurde dann schnell als normal angesehen. Die amerikanische Soziologin Sherry Turkle sagt diese Sätze in einem Vortrag für TED, eine US-Initiative zur Verbreitung wichtiger Ideen. Sie blickt ernst und das Publikum, das ihr zuhört, wirkt ebenso. Sherry Turkle hat vor vielen Jahren die neuen Online-Medien zunächst mit großer Neugier betrachtet. Heute findet sie immer mehr Anlass, vor ihnen zu warnen. In ihrem letzten Buch hat sie das ausführlich getan. Sein Titel? Verloren unter 100 Freunden, wie wir in der digitalen Welt seelisch verkümmern. Um ein paar Beispiele zu nennen. Leute senden SMS oder E-Mails in Vorstandssitzungen. Sie schreiben SMS und besuchen Facebook während der Schulstunde, wenn sie bei Vorträgen sind, eigentlich bei allen Besprechungen. Eltern schreiben SMS und E-Mails beim Frühstück und Abendbrot. Und ihre Kinder beschweren sich, dass sie nicht die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern bekommen. Aber die Kinder machen genau dasselbe. Und selbst auf Beerdigungen schreiben wir SMS. Wir entfernen uns selbst von unserer Trauer oder unseren Tagträumen und tauchen ab in unsere Mobiltelefone. Für Sherry Turkle haben SMS, E-Mails und soziale Netzwerke die menschliche Kommunikation in ihr Gegenteil verkehrt. Wir senden zwar ständig digitale Informationen aus, aber mit wirklichem Austausch habe das nichts mehr zu tun. Wir gewöhnen uns an eine neue Art, gemeinsam allein zu sein. Menschen wollen zusammen und gleichzeitig woanders sein. Am wichtigsten scheint ihnen die Kontrolle darüber zu sein, wohin sie ihre persönliche Aufmerksamkeit richten. Sie möchten zwar an einer Besprechung teilnehmen, aber nur bei den Punkten aufmerksam sein, die sie interessieren. Harte Thesen. Manche werden einwenden, ist es denn so schlimm, wenn man nicht zuhört, solange einem etwas bei einer Besprechung nicht wichtig ist? Andere fragen, stimmt das überhaupt so, wie Sherry Turkle es beschreibt? I completely disagree with pretty much everything in Sherry Turkle's recent book. Ich widerspreche wirklich allem, was Sherry Turkle in ihrem letzten Buch geschrieben hat. Daniel Miller ist Anthropologe und Ethnologe am University College in London. Er untersucht, wie sich Facebook auch in nicht-westlichen Kulturen auf das Alltagsleben auswirkt. Und er begreift soziale Kommunikation ganz anders als Sherry Turkle. Her fantasy is about prior forms of communication. Sherry Turkle geht von einer bestimmten Fantasie darüber aus, wie Kommunikation früher war. In ihrem letzten Buch beschreibt sie, wie die Familie früher gemeinsam um den Fernseher herumsaß. Als ob das immer so wunderbar gewesen wäre. Ich würde sagen, die neuen Medien sind viel stärker sozial ausgerichtet, als wenn man gemeinsam in den Fernseher guckt. Daniel Miller hält Sherry Turkle für gleichermaßen konservativ wie naiv. Naiv, weil sie glaubt, es hätte früher einmal so etwas wie eine natürliche, direkte Kommunikation gegeben, die durch die neuen Medien zerstört worden sei. Für einen Anthropologen wie mich gab es nie so etwas wie eine wahre, authentische soziale Kommunikation, die nicht durch irgendwelche Medien vermittelt wurde. Für Anthropologen ist Kommunikation immer schon durch irgendetwas bestimmt, etwa durch die Verwandtschaft. Zum Beispiel darf in bestimmten Kulturen der Bruder einer Mutter zu deren Tochter nur in einer bestimmten Art und Weise sprechen. Es gab immer Rituale, Gebote und Verbote, die die menschliche Kommunikation mal stärker und mal schwächer regelten, zwischen den Geschlechtern, zwischen Vorgesetzten und Untergebenen oder auch in verschiedenen Situationen. Auf einer Party spricht man anders mit Kollegen als am Arbeitsplatz. Daniel Miller versteht die sozialen Netzwerke als Fortsetzung dieser Regularien auf einer anderen, technischen Ebene. Das solle man als Wissenschaftler nicht wie Sherry Turkle von oben herab bewerten. Vielmehr müsse man vorurteilsfrei beobachten, was die Menschen daraus machen. In der kleinen Kölner Wohnung zeigt Facebook-Nutzerin Kathleen See ihrer Freundin Janka Nölle ihre Facebook-Seite. 307 Freunde sind dort aufgelistet, viele Partyfotos zu sehen. Sie nutze, betont Kathleen See, Facebook wirklich vor allem als Informationsbörse. Wo steigt eine Party, ein Konzert? Wo findet ein interessanter Vortrag statt? So persönlich Sachen stelle ich da eher nicht rein. Ich kann halt nur dazu sagen, dass ich von anderen Menschen das natürlich lese. Wie zum Beispiel, ach Mensch, ich komme gerade nach Hause und meine Katze freut sich, dass ich da bin. Und also, ja, irgendwo schwingt dann so eine gewisse Neugier mit und man liest es auch. Aber es ist nicht, dass ich mir denke, oh toll, Mensch, deine Katze freut sich. Sondern vielleicht findet man es auch ein bisschen traurig bei manchen Personen, wo das dann zum Beispiel oft vorkommt, dass man sowas liest. Man hat auf jeden Fall ein Bild von der Person, was vielleicht auch gar nicht der Wirklichkeit entspricht, aber es formt sich einfach automatisch, indem man das liest. Die Facebook-Verweigerin Janka Nölle hat kurz die Augenbrauen gehoben, als sie gesehen hat, dass ihre Freundin über 300 Facebook-Freunde hat. Jetzt schüttelt sie noch einmal ihren Kopf. Was ich dann sehe, was die sich da alles an Mist reinziehen. Also Kathleen hat eben auch schon gesagt, ja, dann wird da gepostet. Meine Katze hat sich gefreut, als ich nach Hause gekommen bin. Das interessiert mich nicht, aber ich lese es. Ja, toll, du liest es, obwohl du es gar nicht wissen willst. Und das ist, finde ich, halt so ein grundsätzliches Problem bei Facebook. Und das ist ja bei jedem so. Alle regen sich über die anderen auf, was die für einen Müll posten. Aber entkommen tut ja keiner dem. Dann lesen sie sich halt trotzdem durch. Und trotzdem wird 10-mal am Tag diese Profilseite so runtergescrollt und nochmal geguckt, was wer Peter zum Mittag gegessen hat. Brauche ich nicht. Janka Nölle erzählt, dass sie kürzlich sogar schon einmal zu einer Veranstaltung nicht eingeladen wurde, weil die Einladung nur über Facebook lief. Das hat sie schon genervt. Noch mehr aber ärgert sie, wie Facebook sich in ihren Alltag drängt. Da gibt es Szenen, wo ich neben meinem Freund auf dem Bett sitze und der sitzt vor Facebook und ich versuche von der Seite mit ihm zu sprechen. Während er versucht, über Facebook die Freunde zu kontaktieren, die heute Abend noch mitkommen. Das habe ich mit 2 SMS oder 3 Anrufen getan und da sitzt er dann eine Stunde für bei Facebook, weil während man den einen kontaktieren will, sieht man ja, dass der andere gerade dem anderen wieder irgendwas gepostet hat und dann geht ganz flott mal so 1-2 Stunden in Land. Also so einmal kurz nur gucken, was heute Abend läuft, das passiert ja nie. Da, auf Facebook, das ist ja eine dermaßen zeitfressende Maschine, das sagt jeder. Hört man Janka Nölle zu, dann scheint Sherry Turkle doch recht zu haben. 1000 nebensächliche Dinge in Facebook sind offenbar wichtiger als eine wirkliche Unterhaltung. Bruno Gonsalves von der Northeastern University in Boston stellt in einer Studie an 4 Millionen Twitter-Nutzern fest, wenn sie sich mit mehr als 150 anderen Nutzern austauschen, können sie ihre Kontakte nicht mehr alle richtig pflegen. Eine neue Studie der Nordrhein-Westfälischen Landesanstalt für Medien bei 12- bis 24-Jährigen in Deutschland besagt, im Durchschnitt haben sie 185 Facebook-Freunde, die 15- bis 17-Jährigen sogar 266. Machen uns die Online-Netzwerke also nicht doch oberflächlich und gemeinsam allein? Daniel Miller, der Londoner Anthropologe, verweist auf empirische Studien, die eher für Kathleens Standpunkt sprechen. Soziologen haben ziemlich übereinstimmend herausgefunden, je mehr Menschen sich digital miteinander austauschen, desto stärker sind sie auch im realen Leben miteinander in Kontakt. Es gab einen schönen Spruch in England: Forget emails, go back meeting females. Vergiss deine E-Mails, triff dich lieber mit Mädels. Aber der dahinter steckende Verdacht, dass digitaler Kontakt den realen Kontakt stört und ersetzt, wird empirisch nicht gestützt. Auch der heute an der Universität Sussex arbeitende Neurowissenschaftler Ryota Kanai kann das bestätigen. Bei einer Studie, die er am Londoner Institute of Cognitive Neuroscience durchführte, stellte er fest: There's a quite strong correlation between the number of friends on Facebook and number of friends in real life. Es gibt einen engen statistischen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Freunde, die jemand im wirklichen Leben besitzt, und der Anzahl, die jemand online hat. Für Kanai heißt das: Sind Menschen im realen Leben gesellig, dann sind sie es auch auf Facebook. Sind sie im realen Leben eher zurückhaltend, dann auch online. Facebook wäre also keine Störung oder kein Ersatz für reale Kommunikation, sondern nur ihre Fortsetzung mit anderen Mitteln. Ryota Kanai suchte mit Hilfe eines bildgebenden Verfahrens auch nach Unterschieden in der Hirnstruktur seiner 125 Versuchspersonen. Er verglich, wie stark Hirnareale ausgeprägt waren, wenn Menschen viel mit Online-Freunden und viel mit realen Freunden in Kontakt standen. Bei manchen Hirnarealen war das völlig egal. Andere jedoch, die mit der Erinnerung an Namen, Gesichter und dem Erkennen emotionaler Gesichtsausdrücke zu tun haben, reagierten unterschiedlich. Die Veränderungen dieser Hirnregionen standen nur mit der Anzahl der Facebook-Freunde in Zusammenhang, aber nicht mit der Zahl der Freunde im realen Leben. Es gibt also nicht nur Gemeinsamkeiten zwischen der Online- und der Offline-Kommunikation, sondern auch Unterschiede. Deshalb finden wir diese unterschiedlich genutzten Hirnareale. Die These wäre also: Wer in den sozialen Netzwerken aktiv ist, trainiert und verstärkt seine Hirnareale für Gesichts- und Namenserkennung. Ryota Kanai fand bei den Online-Netzwerkern aber keine erhöhte Aktivität von Arealen, die mit tieferem sozialen Verstehen zu tun haben, etwa mit Empathie oder mit der Fähigkeit, sich in die Perspektive eines anderen zu versetzen. Das scheint für Sherry Turkles Verdacht zu sprechen, dass Facebook eben doch nur schnelle und oberflächliche soziale Kommunikation befördert. Ryota Kanai selbst aber rät zur Vorsicht. Denn andere Forschergruppen hätten inzwischen doch Anzeichen dafür gefunden, dass auch bei Facebook-Nutzern solche Hirnareale aktiviert werden. Für Tobias Dienlin von der Hamburg Media School, der vor allem über die Privatsphäre von Facebook-Nutzern forscht, ist vor allem eines entscheidend. Die Menschen machen offenbar einen Unterschied zwischen realer und Online-Kommunikation. Wenn man zum Beispiel Einsamkeitsmaße erhebt über Leute, wie einsam sie sich gerade fühlen, und dann danach die Leute die Möglichkeit haben, Facebook zu nutzen, dass es sich dann zeigen lässt, dass eben diese Einsamkeit auch wirklich reduziert werden kann. Und hier dann, man muss alles etwas einschränken, ja, sieht man das dann vor allen Dingen bei Leuten, die eben interagieren. Also die mit Leuten schreiben und die eben Aktion haben. Leute, die auf Facebook nur lesen, die können nicht wirklich ihre Einsamkeit reduzieren. Wenn man Menschen dann fragt, inwieweit Facebook ihre Lebenszufriedenheit insgesamt beeinflusst, zeigt sich ein interessanter Unterschied. Wir können in eigenen Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die Online-Unterstützung bekommen, dass die durchaus auch zufriedener mit ihrer Unterstützung sind. Aber wenn es darum geht, ein zufriedenerer Mensch zu werden, also Lebenszufriedenheit, größere Maße, wenn man die erfasst, dann spielt die Online-Unterstützung, die man dort erfährt, keine große Rolle, sondern dann spielt die Offline-Unterstützung die Rolle. Das sind so größere psychologische Maße, dass man alle Entscheidungen, die man in seinem Leben getroffen hat, dass man zu denen steht und dass man die so wieder treffen würde. Also ich würde mein Leben genauso nochmal leben. Facebook beeinflusst demnach das Leben, aber es bestimmt nicht darüber. Die Nutzer unterscheiden zwischen der Zufriedenheit, die sie durch Online-Kontakte haben, und der Lebenszufriedenheit, die sie erlangen, indem sie im wirklichen Kontakt mit anderen Menschen etwas unternehmen und Entscheidungen treffen. Insofern hieße ein erstes Fazit: Die sozialen Netzwerke mischen sich in den Alltag ein. Sie können dort auch stören und die alltägliche Kommunikation unterbrechen, aber sie machen die Menschen nicht völlig von sich abhängig. Für viele sind sie einfach nur nützlich. In der Kölner Wohnung erzählt Kathleen See, wie Facebook ihr hilft, Kontakte zu halten, die ansonsten einschlafen würden. Weil ich eigentlich aus dem Osten Deutschlands komme und da halt noch sehr viele Freunde habe. Ich habe da halt auch bis nach dem Abitur noch gewohnt und halte so wirklich auch noch Kontakt darüber. Oder halt mit Menschen, die jetzt aktuell ins Ausland gehen, um dort zu studieren. Dann kann man so mit denen halt immer noch Kontakt halten. In diesem Moment beugt sich ihre kritische Freundin Janka Nölle nach vorne und nickt. Das ist, finde ich, schon ein Vorteil von Facebook, den man schlecht wegreden kann. Also finde ich gut. Und da bin ich zum Beispiel auch jemand, der sagt, wenn ich zum Beispiel wirklich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr ins Ausland gehe, dann werde ich mir einen Facebook-Account machen, um sich näher zu sein wirklich, weil es sonst nicht möglich wäre. Aber für meine Freunde hier in meiner Stadt brauche ich das nicht. Facebook und die anderen sozialen Netzwerke können Kommunikation in Situationen herstellen, wo sie sonst nicht möglich ist. Der Londoner Anthropologe Daniel Miller hat diese Tatsache ausgiebig untersucht. Auf der Karibikinsel Trinidad. Ihn interessierte, wie eine andere Kultur mit Facebook umgeht, um so den eigenen, westlich voreingenommenen Blick zu erweitern. Bei meinen Forschungen in Trinidad habe ich viel mit Menschen gesprochen, die in kleinen Dorfgemeinschaften leben. Die hatten kaum eine Privatsphäre. Jeder wusste alles im Dorf über den anderen. Es gab Konflikte, die über Generationen weitergetragen wurden. Deshalb haben die Leute ihren Dörfern auch oft den Rücken gekehrt. Daniel Miller betrieb Feldforschung. Das heißt, er hielt sich länger in den Dörfern auf und lebte mit den Menschen zusammen, über die er dann kurze Essays schrieb. In einem Dorf traf er Alana, eine 25-jährige, gut aussehende und überaus freundliche Frau, die stark unter dem sozialen Druck ihrer Dorfgemeinschaft litt. Für sie war Facebook das Tor in eine andere Welt. Sie nutzte es zum Beispiel, um sich Material für ihr Studium zu beschaffen oder um anonym mit anderen Usern das Spiel Farmville zu spielen. Sie fand, dass viele Menschen das Dorfleben romantisieren. Das Gute an Facebook ist für sie, dass sie ihre Nachbarn vergessen kann, indem sie zum Beispiel einfach mit wildfremden Menschen Farmville spielt. Andererseits hält sie auch Kontakt mit einem Freund in der Stadt, der sich sehr einsam fühlt. Sie hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Facebook könne einem je nach Lebenssituation helfen. Wenn jemand in zu engen sozialen Beziehungen stecke, könne man es nutzen, um sich davon zu lösen. Und wenn man zu wenig soziale Kontakte habe, könne man sie über Facebook erhöhen. Der Anthropologe fand in Trinidad noch andere Beispiele dafür, dass Facebook gerade die Mängel zu kompensieren scheint, die Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation erfahren. Daniel Miller traf zum Beispiel auch Dr. Karamath, einen älteren Rechtsanwalt, der lange Zeit ein reges soziales und politisches Leben geführt hatte. Dann fesselte ihn eine Krankheit an den Rollstuhl. Seitdem hat er das soziale Online-Netzwerk entdeckt. Er hat dort zum Beispiel Diskussionsgruppen initiiert, um über die Themen zu diskutieren, die ihn interessieren. Er nutzt es sogar, um weiterhin politische Kampagnen zu starten. Sein bisheriges soziales Leben wäre zu Ende gewesen. Aber jetzt gehört er zu den Leuten, die vom morgendlichen bis zum abendlichen Zähneputzen permanent auf Facebook sind. Dort findet jetzt sein soziales Leben statt. Ich glaube, es ist ein großer Fehler zu sagen, Facebook sei vor allem etwas für junge Leute. Meine Untersuchungen zeigen das Gegenteil. Eigentlich scheint Facebook eher für Ältere gemacht zu sein. Oder eben für alle, die nicht oder nicht mehr so rege am realen gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Kathleen See hat am Teetisch der Kölner Wohnung noch einmal ihren Laptop aufgeklappt und zeigt ihr Profilbild auf Facebook. Es sieht cool aus, man erkennt aber nicht sofort, wer sich da eigentlich gerade wie bewegt. Das, mein Profilbild, ja, das bin wirklich ich. Und das war vor einem Jahr auf dem, ich glaube, es war zu Pfingsten, dann sind wir auf dem Weg zu einer Party gewesen und haben währenddessen Fotos gemacht und das ist halt dabei rausgekommen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Es sieht aus wie eine Mischung aus Liegestütze und irgendeiner Breakdance-Freestyle-Kombo. Auf jeden Fall bin ich sehr fröhlich dabei und es entspricht auch wirklich dann in dem Moment meiner Gefühlslage. Eigentlich sei sie ja eher ein verschlossener Mensch, meint Kathleen See, während sie durch weitere Porträtfotos von sich scrollt. Aber auf Facebook präsentiere sie manchmal auch ganz spontan entstandene Bilder. Also ich mache mir Gedanken, klar, was ich reinstelle, aber ich mache mir jetzt nicht unbedingt Gedanken, wer was über mich denken könnte. Von daher so ein Profilfoto, ich finde es schon wichtig, dass man mich drauf erkennt, falls Menschen mich suchen. Außerdem gefalle ich mir da drauf gut. In den sozialen Netzwerken präsentieren die Menschen sich selbst. Manchmal eher überlegt und zielgerichtet, manchmal eher spontan und spielerisch. Sherry Turkle, die amerikanische Soziologin, wittert da vor allem Gefahren. Solitude is where you find yourself. Im Alleinsein findet man zu sich selbst. Wenn wir diese Fähigkeit zum Alleinsein nicht haben, dann wenden wir uns an andere Leute, um weniger angstvoll zu sein oder um uns lebendig zu fühlen. Es ist so, als verwendeten wir sie als Ersatzteile, um unser zerbrechliches Selbstgefühl zu erhalten. Da die Online-Medien die Nutzer ständig dazu bringen, mit anderen in Kontakt zu sein, verlieren die Menschen für Sherry Turkle ihr natürliches Zentrum. Sie denken nur noch daran, wie sie auf andere wirken. Die sozialen Netzwerke würden daher das authentische Selbst bedrohen. Auch in diesem Punkt widerspricht ihr der Londoner Anthropologe Daniel Miller entschieden. Es gibt kein wahres, authentisches Selbst an sich, sondern wir suchen ständig in der Welt unser Selbst, indem wir uns vorstellen, wie wir von anderen Menschen gesehen werden wollen. Deswegen geht auch kein Mensch wirklich auf Facebook, ohne darüber nachzudenken, wie er auf andere wirkt. Das Selbst ist einfach etwas, das immer auch im Blick der anderen gespiegelt wird. Es ist nicht notwendigerweise nur das, wofür wir uns selber halten. Das Selbstbild sei immer auf Feedback angewiesen und die sozialen Netzwerke bieten dafür nur neue Möglichkeiten. Und diese werden für Daniel Miller je nach Mensch und Kultur einfach unterschiedlich genutzt. In Trinidad, so beobachtete Daniel Miller, gehen die Menschen besonders flexibel mit ihrem eigenen Selbst um. Sie halten es für eine ziemlich wandelbare Größe. Deshalb nutzen sie Facebook auch ausgiebig, um sich zu inszenieren. Sie verkleiden sich und stellen entsprechende Fotos ins Netz oder erfinden sogar Geschichten über sich. Daniel Miller stellte aber auch fest, die Nutzer unterscheiden trotzdem zwischen einem spielerischen und einem ernsten Umgang mit sich selbst. Das zeigte sich zum Beispiel bei Ajani. Diese junge Frau aus Trinidad erzeugte eine wahre Flut von Facebook-Meldungen und probierte dabei verschiedenste Rollen aus. Das Beispiel von Ajani zeigt zweierlei. Jemand kann auf Facebook unglaublich ausdrucksstark sein und ständig verrückte Sachen über sich posten. Wenn man sie aber in ihrem Haus besucht, merkt man, dass sie auch eine völlig andere private Seite hat. Man fragt sich dann, was man eigentlich wirklich von ihr weiß, wenn man nur ihre Facebook-Postings kennt. Facebook durchlöchert die Grenze zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre, weil man vieles von sich selbst so schnell und einfach publik machen kann. Aber Facebook hebt den Unterschied zwischen dem privaten und dem öffentlich inszenierten Selbst dadurch nicht völlig auf. Das hat auch der Soziologe Jan-Henrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut in einer Studie festgestellt. Wir haben es als Wert abgefragt. Ich versuche mich im Internet so zu geben, wie ich wirklich bin. Es waren, glaube ich, 70-75%, die dieser Aussage eher zustimmen. Wir hatten noch eine korrespondierende Aussage, ich habe im Internet Profile, wo ich mich ganz anders gebe, als ich wirklich bin. Diese Aussage haben nur 5% oder so zugestimmt. Auch andere Studien zeigen, das Profil, das Menschen sich in Facebook geben, hat offenbar mehr mit ihrem real Gelebten als mit ihrem erträumten Selbst zu tun. Die Online-Netzwerke scheinen also die soziale Welt nicht völlig zu verändern, sondern nur deren Möglichkeiten zu erweitern. Insofern hat Daniel Miller wohl recht, wenn er sagt, dass diese Plattformen im Internet das soziale Leben nur in neuer Weise spiegeln und dass die Menschen immer besser lernen werden, mit ihnen umzugehen. Was natürlich nicht bedeutet, dass die sozialen Netzwerke nicht auch Gefahren bergen. Fast alle Wissenschaftler sehen die Gefahr der Internetsucht. Und sie warnen davor, dass all das, was jemand etwa auf Facebook postet, verwertbar ist. Allerdings scheinen die Menschen auch hier gelernt zu haben. Sie gehen vorsichtiger mit ihren Facebook-Daten um. Tobias Dienlen von der Hamburg Media School. Wir haben eine eigene Studie laufen gehabt über 2 Jahre. Von Anfang 2010 bis Ende 2011 war das. Und da konnten wir zeigen, dass es eben wirklich einen Zuwachs in der Zeit von Leuten gab, die ihr Profil beschränkt haben. Und es waren anfangs 75% der Leute und es sind mittlerweile über 90% der Leute. Und wenn man sich erste Studien betrachtet, die zum Beispiel in Amerika durchgeführt wurden 2006, da waren es gerade mal 35%. Und das sieht man ganz klar, dass es da eine Entwicklung gibt. Der Teenachmittag der beiden Freundinnen in Köln geht zu Ende. Janka Nölle, die den Online-Netzwerken kritisch gegenübersteht, ist im Reinen mit sich. Ihr gelingt es, den Verführungen zu widerstehen. Und ihre Freundin Kathleen See klappt ebenfalls zufrieden ihren Laptop zu. Sie hat ihr Leben im sozialen Netzwerk gut unter Kontrolle. Ich würde mich nicht mit Menschen oder Seiten befreunden, wovon ich nicht weiß, was es ist oder die mir völlig fremd sind. Ich habe auch jede Möglichkeit im Facebook ausgeschaltet, dass Facebook auf eine andere Seite zugreifen kann. Ich möchte nur den Teil preisgeben von mir, den ich zur Kommunikation brauche.